Stunden werden vergehen, wenn wir zu unserem Glauben stehen und nicht feige davor fliehen. Unsere Worte, die sind wahr. Wir wissen, was einst geschah. Tag für Tag und Jahr für Jahr. Wir sind immer noch da. Dieses System hat uns viel zu lange unterdrückt, euch belogen und beraubt. Und ihr seid nicht besser als die Deutschland, wenn ihr diese verdammten Lügen glaubt. Wir müssen die Feinde zerschlagen und bedienen das System. Ich hoffe, ich werde es noch erleben, wie sie mit ihren Fahnen untergehen. Unsere Wunden werden vergehen, wenn wir zu unserem Glauben stehen und nicht feige davor fliehen. Unsere Worte, die sind wahr. Wir wissen, was einst geschah. Tag für Tag und Jahr für Jahr. Wir sind immer noch da. Wunden werden vergehen und eure Ängste werden Wirklichkeit. Unsere Wunden werden vergehen, wenn wir zu unserem Glauben stehen und nicht feige davor fliehen. Unsere Worte, die sind wahr. Wir wissen, was einst geschah. Tag für Tag und Jahr für Jahr.